Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 21. Sarumans Stimme. Es war schon eine wundersame Begegnung am Tor des zerstörten Isengard. Und selbst Aragorn musste schmunzeln, als die beiden pfeifeschmauchenden Wächter sich als die beiden lang vermissten Hobbits Merry und Pippin zu erkennen gaben. Gimli und Legolas waren glücklich, die Freunde wiedergefunden zu haben. Und schließlich konnte auch König Theoden, der das Treffen mit Erstaunen verfolgt hatte, sich einen Reim darauf machen. Kein Zweifel, wir sind Zeuge des Wiedersehens guter Freunde. Das sind also die Verlorenen eurer Gemeinschaft, Gandalf. Sind das nicht Halblinge, die manche unter uns Hobbitler nennen? Hobbits, wenn ich bitten darf. Ich dachte immer, dass sie Rauch aus dem Munde speien. Ich möchte Baumbart so schnell wie möglich sehen, Pippin. Drüben auf der Nordseite könnt ihr ihn finden, dort ist sauberes Wasser. Die meisten anderen Ents sind auch bei ihm, Gandalf. Gandalf und der König und seine Begleitung ritten davon, aber Aragorn, Gimli und Legolas blieben bei den Hobbits. Das ist also der König von Rohan. Ein netter alter Bursche. Sehr höflich, muss ich sagen. Jetzt, da die Großen fort sind, um wichtige Angelegenheiten zu erörtern, können die Jäger vielleicht die Lösungen ihrer kleinen Rätsel erfahren. Und es gibt einiges, was wir von euch wissen wollen. Pippin führte alle in ein Dienerhaus Sarumans. Aragorn zog seinen grauen Mantel um sich, der sein Panzerhemd verbarg, und streckte seine langen Beine aus. Schaut, Streicher der Waldläufer ist wieder da. Streicher ist nie weg gewesen, Freund Pippin. Nun aber los, erzählt, die Zeit vergeht. Also, meine Geschichte... Wieso deine? Unsere Geschichte beginnt damit, dass ich im Dunkeln aufwachte und mich von oben bis unten gefesselt in einem Orklager befand. Dann erzählte er von Boromirs Kampf und dem Orkmarsch vom Emil Muil bis zum Wald. Merry berichtigte, wenn er etwas Wichtiges vergaß. Hier sind übrigens einige Schätze, die ihr verloren habt. Unsere Dolche. Ja, Ukluk hat sie uns abgenommen. Wie der uns anstarrte. Zuerst glaubte ich, er würde mich damit töten. Mich auch. Und dann warf er sie plötzlich weg. Als ob er sich dran verbrannt hätte. Und hier ist doch deine Brosche, Pippi. Oh, danke. Ich habe mich nur schwer von ihr getrennt. Aber was hätte ich sonst tun können, um euch ein Zeichen zu geben? Pippin erzählte von Grischnack und seiner entsetzlichen Kraft. Von haarigen Armen und grapschenden Händen. Und wie sie endlich bei Baumbart, dem Ent, gelandet waren. Er berichtete vom großen Ting und dem Lied, das die Ents dort sangen. Ja, und so brachen wir auf nach dem Ting. Das war uns, sonst ginge der ganze Wald hinter uns her. Und die ganze Luft war erfüllt von Knarren. So kamen wir nach Isengard. Und wir saßen beide auf Baumbarts Schultern. Als wir an die Tore gelangten, standen alle still. Und Baumbart setzte uns ab und rief, Saruman! Doch die Antwort waren Pfeile. Nun, nützen Pfeile gegen Ents ja gar nichts, macht sie aber ziemlich wütend. Und Baumbart macht Hum, Hum. Und die ganzen Ents kamen heran. Ihre Finger und Zehen, die krallten sich fest. Sie rissen, schoben, zogen und schüttelten. Und im Handumdrehen lagen die riesigen Tore am Boden. Die Ents schrien und stampften um die Felsen von Orthanc herum, stürzten Säulen um, schleuderten Feldsteine die Schächte hinunter und warfen Steinplatten in die Luft. Und dann warfen sie sich gegen den Orthanc-Felsen, aber an ihm scheiterten sie. Ja. Dann schrie Baumbart und Totenstille trat ein. Und vom Turm oben war ein höhnisches Gelächter zu hören. Das hatte eine ganz sonderbare Wirkung auf die Ents. Sie waren auf einmal kalt und hart wie Eis und sehr ruhig. Sie scharten sich um Baumbart und besprachen sich. Und dann verschwanden sie alle. Wir blieben da, ja. Wanderten um den Ring herum. Und wir wollten schauen, was denn nun passiert. Ja, da war ein großer, schattiger Wald von Huons oben am Tal. Und am Nordwall. Mhm. und überall krachte es und rumste es. Ents und Hurons, die hoben tiefe Gräben aus und sammelten das ganze Wasser des Isen und aller Quellen und Bäche, die sie finden konnten. Und dann durchstachen die Ents die Dämme. Und all das gestaute Wasser, das ganze Wasser, über Isengard herein. Das war furchtbar. Das Wasser kroch in die unterirdischen Gänge und Schlote. Und immer mehr Wassermassen machten Isengard zu einem riesigen, flachen, mit Wasser angefüllten Kochtopf. Isengard ertrank. Ja, wir sahen gestern Nacht eine Wolke von Dampf und Rauch. Ja, das war die ganze Geschichte. Und jetzt wollen wir uns das alle mal gemeinsam anschauen. Kommt, Freunde! Sie schritten durch die Trümmer und sprangen über die Rinnen des langsam ablaufenden Wassers. Eine Wildnis von Schlamm und wie vom Sturm hochgewirbelten Erdwellen umgab sie. Der dunkle Felsenturm von Orthanc lag vor ihnen mit seinen vielen Fenstern. Noch immer eine Drohung in all der Verwüstung ringsum. Mir gehen eure Hornbläserfässer nicht aus dem Sinn. Du hast auf einmal gegen gutes Pfeifenkraut, Streicher. Nichts, im Gegenteil. Aber Tabakblätter in Isengard, das ist seltsam. Ich kenne die öden Gegenden gut zwischen Rohan und Auenland. Seit vielen Jahren haben weder Leute noch Waren diesen Weg genommen. Saruman hat geheime Verbindungen zu irgendjemandem im Auenland. Bevor Gandalf mit den Gefährten weiterziehen konnte, musste er Saruman seinen Besuch abstatten. Muss es sein, Gandalf? Es ist wahrscheinlich nutzlos, aber es muss sein. Ich will mitkommen. Ich will ihn sehen und feststellen, ob er wirklich aussieht wie du. Und wie willst du das feststellen, Herr Zwerg? Saruman könnte in deinen Augen wie ich aussehen, wenn das seinen Absichten irgendwie förderlich wäre. Gandalf, wird er auf uns schießen? Oder Feuer zum Fenster herausgießen? Ja, vielleicht behext er uns. Das Letzte ist das Wahrscheinlichste, wenn man sorglos bis zu seiner Tür reitet. Er ist ein in die Enge getriebenes Tier. Vor allem hütet euch vor seiner Stimme. Seid auf der Hut. Sie ritten zum Fuß des Orthanc-Felsens. Der Turm schimmerte schwarz, als ob er nass geworden sei. Auf der östlichen Seite war die große Tür und darüber ein mit Läden versehenes Fenster, das auf einen mit Eisengittern umgebenen Balkon hinausging. Sitzt ab von euren Pferden. Ich will allein hinaufgehen. Ich kenne meine Gefahr. Und ich werde mit euch gehen. Ich bin alt und fürchte keine Gefahr mehr. Eomer soll mit mir kommen und dafür sorgen, dass meine alten Füße nicht straucheln. Wie ihr wollt. Aber dann soll auch Aragorn uns begleiten. Die anderen sollen am Fuße der Treppe warten. Nein. Legolas und ich wollen ihn aus der Nähe sehen. Wir gehen auch. Nun, dann kommt. Wer ist da? Was wünscht ihr? Ich kenne diese Stimme und ich verfluche den Tag, da ich zum ersten Mal auf sie hörte. Geh und hole Saruman, nachdem du sein Bedienter geworden bist, Schlangenzunge. Verschwende unsere Zeit nicht! Das Fenster ging auf und Saruman trat auf den Balkon. Nun, warum müsst ihr meine Ruhe stören? Wollt ihr mir überhaupt keinen Frieden gönnen? Ähnlich. Ähnlich. Ähnlich? Und doch unähnlich. Ach, was gibt es? Zwei von euch kenne ich mit Namen. Gandalf kenne ich zu gut, um Hoffnung zu haben, dass er ihr Hilfe oder Rat sucht. Aber ihr, Théoden, Herr von Rohan, seid erkennbar an eurem edlen Wappen und mehr noch an dem schönen Antlitz des Hauses von Eorl. O würdiger Sohn Tengels, warum seid ihr nicht schon früher gekommen? Und als Freund... Vorsichtig. Vorsichtig. Sehr habe ich gewünscht, euch zu sehen. um euch von den unklugen und bösen Ratgebern zu bewahren, die euch entgegen. Ist es schon zu spät? Ich möchte euch retten vor dem Untergang, der unvermeidlich näher rückt, wenn ihr auf dieser Straße weiterzieht. Wahrlich, ich allein kann euch helfen. Theoden machte den Mund auf, als wollte er sprechen, aber er sagte keinen Ton. Er blickte hinauf zu Saruman, der in einen langen Mantel gehüllt war, und dann zu Gandalf an seiner Seite. Die Reiter regten sich zuerst und murmelten beifällig, und dann waren auch sie still, wie Menschen unter einem Zauberbann. Gandalf erschien ihnen jetzt grob und hochmütig in all seinen Verhandlungen mit dem König. Saruman aber sprach so passend. Etwas kroch über ihre Herzen. Die Worte dieses Zauberers stehen auf dem Kopf. In der Sprache Orthangs bedeutet Hilfe Untergang und Retten bedeutet Erschlagen. Wir sind nicht hierher gekommen, um zu bitten, damit das klar ist. Ruhig. Noch spreche ich nicht mit euch, Gimli, Glóins Sohn. Fern ist eure Heimat. Und von geringer Bedeutung sind für euch die Wirren dieses Landes. König von Rohan, wollt ihr den Frieden mit mir? Bevor Theoden etwas sagen konnte, trat Éomer vor. Hört mich, Theoden. Dieser alte Lügner mit Honig auf seiner gespaltenen Zunge wünscht sich nichts, als seiner jämmerlichen Lage zu entrennen. Wollt ihr unterhandeln mit einem Verräter und Mörder? Denkt an Theodred und Hamas Tod, Herr und König. Wenn wir schon von vergifteten Zungen reden, was sollen wir dann erst von eurer sagen, junge Schlange? Mischt euch nicht in Staatsangelegenheiten, die ihr nicht versteht. Doch werdet ihr vielleicht herausfinden, wenn ihr König werdet, dass man seine Freunde mit Bedacht wählen muss. Sarumans Freundschaft und die Macht von Orthanc sollten nicht leichthin abgetan werden. Welche Gründe zum Klagen, eingebildete oder wirkliche, auch vorliegen mögen. Es mag sein, dass ihr den Schatten des Waldes demnächst vor eurer eigenen Tür finden werdet. Und nun zu euch, König von Rohan. Muss ich ein Mörder genannt werden, weil tapfere Männer im Kampf gefallen sind? Habt ihr und euer Haus nicht vorher schon Kriege geführt? Seid ihr deshalb Mörder? Ich sage euch, König von Rohan, wir sollten Frieden und Freundschaft haben. Wir beide. Wir werden Frieden haben. Ja, wir werden Frieden haben, wenn ihr vernichtet seid und all eure Werke mit euch und die Werke eures dunklen Herrn, den ihr uns ausliefern wolltet. Ihr seid ein Lügner, Saruman, und ein Verführer der Herzen der Menschen. Ihr streckt mir die Hand entgegen und ich erkenne nur einen Finger der Klaue von Mordor. Wenn ihr an einem Balken eures Fensters wie an einem Galgen hängt, dann werde ich Frieden mit euch haben. Ich fürchte, eure Stimme hat ihren Zauber verloren. Die Reiter starrten zu ihrem König hinauf wie Menschen, die aus einem Traum aufwachen. Misstönend wie die Stimme eines alten Raben klang die Stimme ihres Herrn in ihren Ohren nach Sarumans Wohllaut. Aber Saruman war außer sich vor Zorn. Er beugte sich über das Geländer, als wollte er den König mit seinem Stab erschlagen. Galgen und Krähen, schwachsinniger Geist, zu lange seid ihr selbst im Fallstrick geworden. Ich weiß nicht, warum ich die Geduld aufbringe, mit euch zu reden. Ich brauche euch und eure Bande galoppierender Reiter nicht. Theoden, Pferdeherr. So sei es denn. Kehrt heim in eure Hütten. Was willst du, Gandalf? Um dich zumindest gräme ich mich, denn eine Schande dauert mich. Denn du bist stolz und nicht ohne Verstand. Nicht einmal jetzt willst du auf meinen Rat hören. Was hast du zu sagen, was du nicht schon bei unserer letzten Begegnung gesagt hättest? Oder willst du etwas widerrufen? Widerrufen? Ich trachtete dir zu deinem Nutzen und Freunden zu raten, aber du hast kaum zugehört. Gandalf, wir beide gehören einem hohen und alten Orden an. Viel können wir beide noch gemeinsam vollbringen, um die Wirre der Welt zu bereinigen. Lasst uns einander verstehen. Und diese geringere Leute aus unseren Gedanken verbannen. Um des Gemeinwohls willen bin ich bereit, das Gewesene zu berichtigen und dich zu empfangen. Willst du nicht heraufkommen, Gandalf? So groß war die Macht Sarumans, dass keiner der Umstehenden unbeeindruckt blieb. Denn jetzt war die Verzauberung eine völlig andere. Sie hörten die milden Vorwürfe eines gütigen Königs gegen einen irrenden, vielgeliebten Diener. Ob er uns jetzt verraten wird? Psst, so hör doch. Saruman, Saruman, weißt du was? Du hast deinen Beruf verfehlt. Du hättest des Königs Hofnarr sein und dein Brot und auch Schläge damit verdienen sollen. Einander verstehen. Nein. Der Gast, der vom Dach flieht, wird es sich zweimal überlegen, ehe er durch die Tür zurückkommt. Aber höre, Saruman, willst du nicht herunterkommen? Herunterkommen? Kommt ein unbewaffneter Mann vor die Tür, um mit Räubern zu sprechen? Ich kann dich von hier oben deutlich genug hören. Ich weiß, wo die wilden Waldgeister auf deinem Befehl lauern. Verräter sind immer argwöhnisch. Du brauchst nicht, um dein Leben zu fürchten. Außerdem habe ich die Macht, dich zu schützen. Ich biete dir eine letzte Gelegenheit, Orthanc zu verlassen. Frei! Das klingt gut. Es klingt herablassend, ganz nach deiner Art. Warum sollte ich den Wunsch haben zu gehen? Und was heißt frei? Es gibt Bedingungen, nehme ich an. Gründe fürs Fortgehen kannst du genug von deinem Fenster aus sehen. Deine Diener sind vernichtet. Deine Nachbarn hast du dir zu Feinden gemacht. Und deinen neuen Herrn hast du betrogen. Wenn sich sein Auge hierher wendet, wird es das rote Auge des Zorns sein. Aber wenn ich frei sage, dann meine ich frei von Fesseln, Ketten oder Befehlen. Du kannst gehen, wohin du willst, sogar nach Mordor. Doch zuerst wirst du mir den Schlüssel von Orthanc aushändigen und deinen Stab. Ein bescheidener Plan. Die Schlüssel von Barad-dûr, die Stäbe der fünf Zauberer und die Krone von sieben Königen. Meine Schlüssel und meinen Stab. Das könnte dir so passen. Wenn du mit mir verhandeln willst, solange du eine Möglichkeit hast, geh weg und komm zurück, wenn du nüchtern bist. Und bringe diese Halsabschneide und das kleine Lumpenpack, das an deinen Rockschößen hängt, nicht wieder mit. Gut, bleibe in deinem Turm, nage an den Zielen deiner Ränke weiter. Aber ich warne dich. Du wirst nicht wieder herauskommen, ehe die dunklen Hände des Ostens nach dir greifen. Siehe, ich bin nicht Gandalf der Graue, den du betrogen hast. Ich bin Gandalf der Weiße, zurückgekehrt vom Tode. Du hast jetzt keine Farbe. Ich verstoße dich aus dem Orden und aus dem Rat. Saruman, dein Stab ist zerbrochen. Geh! Saruman kroch davon und in diesem Augenblick wurde ein schwerer, glänzender Gegenstand von oben herabgeworfen. Er prallte von dem eisernen Geländer ab, als Saruman es gerade verlassen hatte, sauste dicht an Gandalfs Kopf vorbei und fiel auf die Treppenstufe. Die Stufe zersprang, aber der Gegenstand war unbeschädigt und rollte die Stufen herab. Pippin fuhr die Füße. Er hob eine Kristallkugel auf, dunkel und von einem inneren Feuer erhellt. Dieser Mordbube! Nein, sie ist nicht von ihm geworfen worden, nicht mal auf sein Geheiß. Sie kam von einem der oberen Fenster. Ein Abschiedsgeschoss von Herrn Schlangenzunge, aber schlecht gezielt. Schlecht gezielt? Vielleicht, weil er sich nicht klar werden konnte, wen er mehr hasst, dich oder Saruman. Gandalf nahm Pippin, der die Treppe heraufgekommen war, hastig die Kugel ab und verbarg sie in den Falten seines Mantels. Dies Ding hätte Saruman bestimmt nicht gern hergegeben.